Abschnitt 50 von Interessante Kriminalprozesse Teil 2. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse Teil 2 von Hugo Friedländer. Abschnitt 50. Graf Gisbert von Wolf Metternich. Ein Bild aus der Berliner Lebewelt. Skandalprozess in Berlin. Es gereicht unserem fortgeschrittenen Zeitalter keineswegs zur Ehre, dass selbst das Publikum, das auf Bildung Anspruch macht und sich zu den sogenannten besseren Gesellschaftskreisen rechnet, Leute, die die Befugnis haben, ihrem Namen das Wörtchen von vorzusetzen oder sich gar Baron bzw. Freiherr oder Graf zu nennen, als etwas Höheres betrachten. Das Wort Bürgerstolz wird wohl vielfach im Munde geführt, es ist aber in Wahrheit nur selten vorhanden. Früher konnte von den Gerichten auch auf Verlust des Adelsprädikats erkannt werden. Diese Strafe ist im Interesse des Ansehens der Bürger seit sehr langer Zeit aufgehoben. In den verschiedenen Revolutionen ist der vergebliche Versuch unternommen worden, den erblichen Adel abzuschaffen. Wenn das Wort Noblesse oblige, Adel verpflichtet, Wahrheit wäre, dann würde gewiss niemand gegen das Fortbestehen des Adels etwas einzuwenden haben. Allein eine Reihe Gerichtsverhandlungen der letzten Jahre haben bewiesen, dass der Adel von dem Bürgertum in sittlicher Beziehung nicht das Mindeste voraus hat. Ich bin entfernt, den gesamten Adelstand, der zweifellos im Allgemeinen ebenso achtbar ist wie der Bürgerstand, für Ausschreitungen Einzelner verantwortlich zu machen. Die dem Adel eingeräumten Vorrechte widersprechen aber jedenfalls den modernen Anschauungen. Ein Zeichen kultureller Rückständigkeit ist es jedenfalls, dass die, wenn auch nur fälschliche Bezeichnung mit dem Wörtchen von Baron, Freiherr oder Graf auf weite Volkskreise wie ein Zauber wirkt und das geeignetste Mittel ist, Eingang in die Kreise der besten Gesellschaftsklassen zu finden, sowie die ärgsten Betrügereien zu begehen. Was mit einem wirklichen Grafentitel, ganz besonders, wenn er von gutem Klang ist, selbst in der Hauptstadt des Deutschen Reiches fertiggebracht werden kann, ist nicht nur durch den Prozess wider den Grafen Gisbert von Wolf Metternich bewiesen worden. Es gibt eine ganze Anzahl Aktiengesellschaften, die in den Aufsichtsrat vollständig mittellose Grafen und Freiherren wählen, lediglich um durch diese hochtönenden Namen größeres Vertrauen im Publikum zu gewinnen und ihre Aktien besser an den Mann zu bringen. Graf Gisbert von Wolf Metternich, ein noch sehr junger Mann, der keineswegs in seinem Äußeren den Grafen verrät, kam vor einigen Jahren vollständig mittellos nach Berlin. Er hatte weder einen Beruf noch irgendwie Neigung zu ehrlicher Arbeit. Sein Vater, der in Holland ein prächtiges Schloss bewohnte und umfangreiche Rittergüter sein eigen nannte, hatte ihn gewissermaßen aus dem Hause gejagt, da er dem Vater nur Verdruss bereitete. Schon als 15-jähriger Gymnasiast hatte Graf Gisbert starken Verkehr mit der weiblichen Halbwelt unterhalten und erhebliche Schulden gemacht. Da er wohl infolge seines ausschweifenden Lebens auf dem Gymnasium nicht vorwärts kam, nahm ihn der Vater von der Schule und hielt ihn auf seinen Gütern zur Erlernung der Landwirtschaft an. Aber auch hier machte der junge Graf erhebliche Schulden und führte sein schwelgerisches Leben. Der Vater schickte ihn schließlich nach Argentinien. Dort machte er es nicht besser. Da er, aus Argentinien zurückgekehrt, sein schwelgerisches Leben in den heimatlichen Gefilden fortsetzte, wies ihn der Vater aus dem Hause. Der alte Graf erklärte sich bereit, dem Sohn eine monatliche Unterstützung von 30 Mark zu gewähren, das Übrige sollte er sich durch ehrliche Arbeit verdienen. Der junge Graf empfand aber zur Arbeit wenig Lust. Umso größer war seine Neigung, sich in den Strudel der weltstädtischen Vergnügungen zu stürzen. Sehr bald war er Stammgast in den Lokalen, wo die feine Berliner Lebewelt verkehrt, wo man bei perlendem Sekt auf schwellendem Polster mit der in Seide rauschenden Halbwelt suppiert, während ein lustiger Walzer durch den Saal wirbelt und junge Damen in seidenem Trikot die neuesten Tänze vorführen. Die väterliche Unterstützung von monatlich 30 Mark reichte selbstverständlich zu einem solchen Leben bei weitem nicht aus. Aber einem Grafen Metternich, dessen Vater ein ungemein begüterter Schlossherr in Holland ist, dessen Oheim Botschafter des Deutschen Reiches in London und ein zweiter Oheim lebenslängliches Mitglied des preußischen Herrenhauses ist, öffnen sich nicht nur die Pforten zu den besten Gesellschaftskreisen, er hat auch überall Kredit. Als jedoch die zahlreichen Gläubiger die Wahrnehmung machten, dass der Vater des lebenslustigen jungen Grafen keineswegs willens war, die Berliner Schulden seines Sohnes zu bezahlen, da versiegte sein Kredit. Er borgte darauf Kokotten an und soll sich schließlich aufs Fallspiel verlegt haben. Er machte die Bekanntschaft mit dem König der Fallspieler, dem internationalen Hochstapler Stallmann, einem ehemaligen Handlungsgehilfen, der unter dem hochtönenden Namen Baron von Korfkönig in Offizierskreisen Eingang gefunden hatte. Mit diesem soll Graf Metternich eine ganze Anzahl Offiziere durch Fallspiel um Unsummen betrogen haben. Als diesen Fallspielern in Berlin die Polizei auf den Fersen war, verlegten sie eiligst ihre Tätigkeit nach London und von dort nach Paris. Sie wurden steckbrieflich verfolgt. Graf Metternich tauchte schließlich in der Hauptstadt Österreichs auf, während es Stallmann gelang, nach Kalkutta zu entkommen. Graf Metternich verheiratete sich in Wien mit einer Schauspielerin und soll in der Tat in Wien auch fleißig gearbeitet haben. Er wurde jedoch sehr bald, Mitte Dezember 1910, infolge des Steckbriefes in Wien verhaftet und nach Berlin ausgeliefert. Bezüglich des Fallspiels reichte jedoch zunächst das Belastungsmaterial nicht aus, um eine Anklage zu begründen, zumal Stallmann spurlos verschwunden war. Da man sich aber nicht, wie im Falle des Fürsten Eulenberg, den Vorwurf machen lassen wollte, dass man die Kleinen hängt und die Großen laufen lässt und es auch wohl Aufsehen gemacht hätte, wenn Graf Metternich wegen Mangels an Belastungsmaterial wieder entlassen worden wäre, so wurde aufgrund der Zivilprozessakten die zahlreichen Gläubiger des Grafen als Zeugen geladen. Die österreichische Regierung erklärte sich einverstanden, dass der von ihr wegen Verdachts des Fallspiels ausgelieferte Graf Gisbert von Wolf Metternich auch wegen anderer Betrugsfälle bestraft werden könne. Es wurde deshalb Anklage wegen Betruges der zahlreichen Gläubiger des Grafen erhoben. Am 13. Juli 1911 hatte sich Graf Metternich vor der 10. Strafkammer des Landgerichts Berlin I zu verantworten. Er bestritt, die Gläubiger betrogen zu haben. Er war der Überzeugung, dass es ihm möglich sein werde, die Schulden sämtlich zu bezahlen, da er zu der Annahme berechtigt war, er werde sehr bald der Schwiegersohn des großen Warenhausbesitzers Wolf Wertheim werden. Frau Wertheim versicherte jedoch als Zeugin, der Angeklagte habe wohl in ihrer Familie verkehrt, er sollte auch als Reisemarschall nach Italien mitkommen. Er konnte aber nicht annehmen, dass ihm ihre Tochter die Hand zum Ehebunde reichen werde. Ihre Tochter hatte zum Oberleutnant von Vetter bedeutend größere Zuneigung und habe oftmals gesagt, Vetter ja, Mutter nicht. Diese Aussage veranlasste den Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. Walter Chaffé, die Ladung mehrerer Zeugen zu beantragen, die bekunden sollten, dass Frau Wertheim vollständig unglaubwürdig sei. Der Gerichtshof gab diesem Antrage statt, sah sich aber infolgedessen genötigt, die Verhandlung auf unbestimmte Zeit zu vertagen. Am 3. Oktober 1911 begann die Verhandlung von derselben Strafkammer von neuem. Es entwickelte sich nunmehr ein Skandalprozess, wie er glücklicherweise zu den größten Seltenheiten gehört. Der Angeklagte schien durch die lange Untersuchungshaft körperlich schwer gelitten zu haben. Er sah sehr blass und kränklich aus. Den Vorsitz des Gerichtshofes führte, ebenso wie das erste Mal, Landgerichtsdirektor Krüger. Die Anklage vertrat Staatsanwaltschaftsrat Dr. Porzelt. Die Verteidigung führten Rechtsanwalt Dr. Walter Chaffé und Rechtsanwalt Dr. Max Alsberg. Vor Verlesung des Anklagebeschlusses nahm das Wort Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Chaffé. Der Angeklagte fürchte, dass der Vorsitzende durch eine Anweisung des Justizministers beeinflusst sei. Es sei eine Anweisung des Justizministers an den Untersuchungsrichter, in der mit dieser Strafsache eng zusammenhängenden Anklagesache wegen Fallspiels vorhanden, durch die der Untersuchungsrichter gehindert worden sei, die Voruntersuchung gegen den Angeklagten Graf Wolf Metternich schon jetzt, was der Untersuchungsrichter wollte, zu schließen. Dieser Eingriff benachteiligte den Angeklagten, gegen den bisher nicht der geringste Schuldbeweis wegen Fallspiels erbracht sei und sei gesetzwidrig, weil der Justizminister dem Untersuchungsrichter nach dem Gerichtsverfassungsgesetz überhaupt keine Anweisungen geben dürfe. Der Untersuchungsrichter dürfe nach § 188 Strafprozessordnung die Voruntersuchung nicht weiter ausdehnen, als erforderlich sei, um eine Entscheidung darüber zu begründen, ob das Hauptverfahren zu eröffnen oder der Angeschuldigte außer Verfolgung zu setzen sei. Der Angeklagte befürchte ferner eine Benachteiligung, weil die vorliegende Strafsache wegen Kreditbetruges erst eingeleitet worden sei. A. Nachdem in der Strafsache wegen Fallspiels, in der allein der Angeklagte ausgeliefert war, sich herausstellte, dass ein Schuldbeweis wahrscheinlich nicht zu führen sei und die Staatsanwaltschaft somit möglicherweise einen Fehlschlag getan habe. B. Obwohl der Angeklagte von der Staatsanwaltschaft wegen derselben Beschuldigungen bereits früher außer Verfolgung gesetzt war. C. Obwohl ferner keinerlei neue Anzeigen vorlagen, sondern vielmehr der Untersuchungsrichter sämtliche Zivilprozessakten gegen den Angeklagten erst benutzen musste, um ein Betrugsverfahren zu erzielen. Der Angeklagte fühle sich weiter benachteiligt, weil der Oberstaatsanwalt, wie vermutet werde, mit Rücksicht auf die Auffassung des Justizministers nicht nur dem von der Verteidigung als Zeugen geladenen Staatsanwaltschaftsrat Dr. Schwickerath verboten habe, über seine Eindrücke und Entschließungen bei der Bearbeitung eines von Frau Wolf Wertheim veranlassten Strafverfahrens auszusagen, obwohl nach § 53.2 Strafprozessordnung die Genehmigung hierzu nur versagt werden dürfe, wenn die Ablegung des Zeugnisses dem Wohle des Reichs oder eines Bundesstaates Nachteile bereiten würde. D. Weil der Herr Oberstaatsanwalt sogar dem Herrn Landgerichtspräsidenten, der bereits dem ebenfalls von der Verteidigung als Zeugen benannten Landrichter Dr. Katz die generelle Genehmigung zur Aussage gegeben hatte, nahegelegt habe, diese Genehmigung wieder zurückzuziehen. Alle diese Umstände hätten in dem Angeklagten, der schon in der vorigen Verhandlung eine Voreingenommenheit seines Richters wahrzunehmen glaubte, die Annahme hervorgerufen, dass man an höherer Stelle eine Freisprechung besonders unangenehm empfinden würde, weil sie zum Ausdruck brächten, dass man einen Neffen des deutschen Botschafters in London auf unzureichenden Verdacht hin vom Auslande habe ausliefern lassen und über 9 Monate in Untersuchungshaft gehalten habe. Der Angeklagte meine, dass ebenso wie dem Untersuchungsrichter und vermutlich auch der Staatsanwaltschaft auch dem Herrn Vorsitzenden eine Auffassung des Justizministers über die Behandlung der Beweisaufnahme mitgeteilt sei und dass der Vorsitzende hierdurch beeinflusst sei. Anders könne es sich der Angeklagte nicht erklären, dass der Herr Vorsitzende der Verteidigung vor der Verhandlung mitgeteilt habe, er werde jede Beweisaufnahme ablehnen, welche Angriffe gegen die abwesende Frau Wertheim enthalte, obwohl nach Ansicht des Angeklagten das Verhalten der Frau Wertheim zu der Auffassung zwinge, dass sie böswillig von Gerichtsstelle fernbleibe. Der Antrag der Verteidigung, dies durch Entsendung eines Gerichtsarztes festzustellen, sei mit unzureichenden Gründen abgelehnt worden. Falls sich die Vermutung des Angeklagten bezüglich eines Eingriffs des Herrn Justizministers nicht bestätigen sollte, so lehne er den Vorsitzenden auch deshalb ab, weil dieser eine Parteilichkeit zugunsten der Frau Wertheim bekundet habe, indem er erklärte, er werde jeden Angriff gegen Frau Wertheim hindern und, falls Angriffe erfolgen, die Verhandlung vertagen. Hierdurch sei gleichzeitig eine Voreingenommenheit gegen den Angeklagten zum Ausdruck gebracht worden. Es sei unzulässig, Beweisanträge deshalb abzulehnen, weil sie die Interessen von Zeugen verletzen könnten. Im vorliegenden Falle sei die Ablehnung auch begreiflich, weil die betreffende Zeugin offensichtlich böswillig der Verhandlung fernbleibe, da sie damit rechne, dass auch ohne ihr Erscheinen ihre in der vorigen Verhandlung abgegebene Erklärung, in der sie die Behauptung des Angeklagten auf Aussicht einer Heirat mit Frau Dolly Landsberger bestritten, nachwirke. Der Angeklagte lehne aber auch den Beisitzer Landrichter Kriener ab, weil dieser in der vorigen Verhandlung mehrfach Zwischenbemerkungen gemacht habe, die erkennen ließen, dass er Dinge, die er auf privatem Wege erfahren zu haben glaubte, bei seiner richterlichen Tätigkeit benutzen wollte. Diese Dinge könnten aber hier schon deshalb nicht nachgeprüft werden, weil er sie nicht angegeben, sondern nur verschleiert angedeutet habe. So habe Landrichter Kriener auf einen Einwurf des Angeklagten, dass er zur fraglichen Zeit im Besitze von Geld gewesen sei, wörtlich folgende Bemerkung gemacht. »Ja, woher hatten Sie denn das Geld? Ich weiß es ja, aber darf es nicht sagen.« Ferner habe Landrichter Kriener zu dem von der Verteidigung gestellten Antrag auf Vernehmung des Justizrats Michelson wörtlich gesagt. Ist Justizrat Michelson etwa Syndikus der Firma A. Wertheim? So, so, das wollte ich nur wissen. Aus alledem folgere der Angeklagte eine Befangenheit des Landrichters Kriener. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Alsberg. Der Angeklagte ist zur Ablehnung eines Richters befugt, wenn er die Besorgnis hat, dass der abgelehnte Richter befangen ist. Diese Besorgnis kann der Angeklagte haben, wenn der Richter ihm gegenüber das Gesetz verletzt hat. Ob diese Verletzung eine vorsätzliche oder eine fahrlässige war, ist, wie das Kammergericht erklärt hat, gleichgültig. Der Angeklagte kann diese von ihm behauptete Gesetzesverletzung damit begründen, dass der Herr Vorsitzende der Verteidigung erklärt hat, er werde die Verhandlung vertagen, sobald Angriffe gegen die abwesende und damit an ihrer Verteidigung gehinderte Zeugin Wertheim erfolgten. Die Zeugin bleibt ohne zwingenden Grund von Gerichtsstelle fort. In keinem Falle ist der Herr Vorsitzende berechtigt, den Angeklagten durch die Drohung zu vertagen und damit die Untersuchungshaft zu verlängern, an der Führung eines Beweises zu hindern. Der Beweis ist von der Kammer selbst früher als erheblich anerkannt worden und sie hat die erste Verhandlung nach zweitägiger Dauer vertagt, ausschließlich um diesen von dem Angeklagten angebotenen Beweis zu erheben. Jetzt auf einmal soll dieser Beweis nicht mehr erheblich sein, weil Frau Wertheim nicht erscheint. Mit dem Paragraphen 200 der Strafprozessordnung, der besagt, dass der Richter frei Überzeugungen aus dem Inbegriff der Verhandlung schöpfen soll, will man uns beweisen, dass das geltendes Recht sei? Wenn sich dieser Rechtszustand aus dem Paragraphen 200 Strafprozessordnung ergäbe, so wäre dieses Gesetz geradezu jämmerlich. Soll der Angeklagte, wenn er hier seine Verteidigung vorträgt, es einfach ignorieren, dass er vor 2 Monaten von einer Zeugin, die der Herr Staatsanwalt das Prädikat vorzüglich gegeben hat, als Lügner gebrandmarkt ist? Der Verteidiger schloss hieran längere rechtliche Ausführungen über das, was gerichtskundig ist, und fuhr alsdann fort. Der Gegenbeweis des Angeklagten muss zugelassen werden, um ihnen die richtige Überzeugung von dem Wert oder Unwert der gerichtskundigen Behauptungen der Frau Wertheim beizubringen. Ebenso wie sich der Angeklagte dagegen verwahrt, dass der Vorsitzende Dinge nicht als gerichtskundig ansehen will, die es zweifellos sind, verwahrt er sich auf der anderen Seite dagegen, dass Herr Landrichter Kriener Dinge verwertet, die schlechterdings nicht gerichtskundig sind. Der Angeklagte Graf Wolf Metternich betonte, dass dieses Ablehnungsgesuch direkt von ihm veranlasst worden sei. Er selbst dehne diese Ablehnung auf die Ablehnung aller Richter der 10. Strafkammer des Königlichen Landgerichts I aus und erbitte sich die Namen der Beisitzer. Er sehe sich zu dieser Maßnahme leider dadurch genötigt, weil ihm noch unmittelbar vor dem Termin von seiner Frau mitgeteilt worden sei, es habe ihr jemand aus authentischer Quelle hinterbracht, dass die Kammer bereits ein Urteil nach der vorigen, nicht zu Ende gekommenen Verhandlung festgelegt habe. Das Urteil soll lauten, 1 Jahr Gefängnis unter Anrechnung von 6 Monaten der Untersuchungshaft. Das sei eine beispiellose Ungeheuerlichkeit, beispiellos in der Justiz aller Länder und zeige doch wohl, dass das Gericht befangen sei. Jener Richter begründete folgendermaßen das Urteil. Man könne doch einen Grafen Metternich, der noch dazu der Neffe des deutschen Botschafters in London sei, nicht so lange in Untersuchungshaft lassen, ohne ihn entsprechend zu bestrafen. Er beantrage darüber die eidliche Vernehmung seiner Frau und jenes Richters. Seine Befürchtung der Befangenheit werde auch durch Folgendes bestärkt. Erst nachdem sein Onkel, seine Exzellenz Graf Paul Wolf Metternich, Botschafter des Deutschen Reiches in London, auf Anfrage der Staatsanwaltschaft, ob er die Schulden des Neffen bezahlen wolle oder Einspruch gegen dessen Vernehmung erheben würde, erklärt hatte, er würde nicht zahlen und man könne ruhig vorgehen, aber dafür sorgen, dass sein Name möglichst dabei nicht genannt würde. Erst dann sei die Verhaftung verfügt worden. Das sei ein neuer, unzulänglicher Eingriff in die Rechtspflege und beweise, dass die Justizbehörde sich von anderen hohen Beamten und anderen Gesichtspunkten als von der Gerechtigkeit allein beeinflussen lasse. Wenn er, wie die Angeklagte behauptet, die Lieferanten betrogen habe, so hätte ihn weder sein Name noch die Stellung seines Onkels schützen dürfen. Das Anerbieten der Staatsanwaltschaft an den Onkel, dass bei Bezahlung der Schulden weitere Schritte unterbleiben würden, sei unstatthaft gewesen. Dieses Vorgehen des Staatsanwalts beweise aufs Neue, dass es bei uns eine Klassenjustiz gebe. Da unmöglich anzunehmen sei, dass die Oberstaatsanwaltschaft in dieser gesetzwidrigen Weise vorgegangen sei, so bleibe nur übrig, dass ein Betrug von Seiten der Staatsanwaltschaft überhaupt nicht angenommen werde. Dann aber sei wieder die heutige Verhandlung nicht zu erklären. Durch alle diese Vorkommnisse komme er zu der Befürchtung einer Beeinflussung der Richter, auch von Seiten der vorgesetzten Behörde. Die Behörde wolle unter keinen Umständen zugeben, dass sie mit seiner Verhaftung einen Fehler begangen habe. Staatsanwaltschaft und Gericht wollen ihn unter allen Umständen verurteilen. Seine Verhaftung habe solchen Staub aufgewirbelt, dass man eine Übereilung nicht zugestehen wolle. Erstens der bekannte Name, dann der Neffe des Botschafters, ferner die Verwandtschaft seiner Familie mit dem österreichischen Kaiserhause. Das alles seien Punkte, weswegen die Behörde durch eine Verurteilung nun auch die Berechtigung einer Verhaftung beweisen wolle. Dahinaus laufe ja auch die Begründung des bereits jetzt schon über ihn gefällten Urteils, das jener Richter dieser Kammer seinem Freunde mitgeteilt habe. Auf Ersuchen des Angeklagten teilte der Vorsitzende diesem die Namen der Beisitzer mit. Landgerichtsrat Brieskorn, Landgerichtsrat Elsner, Landrichter Kriener und Landrichter Menard. Da Landgerichtsrat Brieskorn neu in das Kollegium getreten war, so lehnte diesen der Angeklagte nicht ab. Unter Vorsitz des Landgerichtsrat Brieskorn trat hierauf, entsprechend den Vorschriften der Strafprozessordnung, ein Drei-Richter-Kollegium in Tätigkeit, um die Berechtigung der vorgebrachten Ablehnungsanträge zu prüfen. Der Angeklagte begründete in erregtem Tone nochmals seinen Ablehnungsantrag und fügte hinzu, dass auch seine Behandlung im Gefängnis auf eine Befangenheit der 10. Strafkammer hindeute. Diese Behandlung sei stellenweise ungeheuerlich gewesen. Er sei durch die Gefängnishaft krank und schwach geworden, habe, da ihm dies erlaubt sei, auf dem Bett gelegen und als er nicht sofort aufstand, als ein Oberaufseher in die Zelle trat, sei er bestraft worden mit Entziehung des ganzen Essens und habe 48 Stunden bei Wasser und Brot zubringen müssen. Er habe sich darüber bei der 10. Strafkammer beschwert, die Strafkammer habe aber die Beschwerde ohne richtige Begründung abgelehnt. Auch daraus habe er das Gefühl der mangelnden Unbefangenheit des Kollegiums erhalten. Die 10. Strafkammer habe ihm geantwortet, er habe sich unvorschriftsmäßig verhalten. Es gebe aber keine Vorschrift, in welcher bestimmt werde, dass ein Untersuchungsgefangener beim Erscheinen eines Aufsehers sich zu erheben habe. Er beantrage, den Vorsitzenden auf seinen Diensteid zu befragen, ob er vom Justizminister beeinflusst sei. Staatsanwaltsrat Porzelt erklärte, dass der Angeklagte doch nicht Sachen vorzubringen habe, die gar nicht hierher gehören und überhaupt niemals geschehen seien. Angeklagter, Sie sind doch geschehen. Vorsitzender, ich muss auch dringend ersuchen, sich nur an die Erörterung der Frage zu halten, inwiefern die 4 abgelehnten Richter befangen sein sollen. Angeklagter, ich bin doch kein Rechtsanwalt und kann das, was ich vorzubringen habe, nicht in 3 Worten sagen. Vorsitzender, Sie müssen sich aber an die Sache halten. Angeklagter, erregt. Wenn ich hier wieder vergewaltigt werde, wenn man mich wieder mit Füßen tritt, dann sage ich kein Wort mehr. Es ist mein gutes Recht, mich zu verteidigen. Alles hackt hier auf mir herum, man will mir das Wort entziehen. Vorsitzender, wollen Sie sich nun sachlich äußern oder nicht? Angeklagter, jawohl, aber wenn Sie mich immer unterbrechen, kann ich es nicht. Es ist durchaus richtig, dass bei meinem Onkel, dem Botschafter Grafen Wolf Metternich, angefragt worden ist, ob er meine Schulden bezahlen wolle. Das ist wahr, das steht in den Akten. Wahr ist auch, dass der Untersuchungsrichter Dr. Sprockhoff, der den die Sache führenden Untersuchungsrichter vertrat, einen Brief des Grafen von der Schulenburg unterschlagen hat. Staatsanwaltsrat Porzelt, ich muss doch derartige Äußerungen und beleidigende Behauptungen, die durchaus nicht zutreffen, entschieden zurückweisen. Vorsitzender, es sind derartige Vorwürfe nicht zulässig, wie sich der Angeklagte selber sagen muss, denn er wirft damit einem Richter eine strafbare Handlung vor. Angeklagter, ich sehe darin auch eine strafbare Handlung. Der Vorsitzende, Landgerichtsrat Prieskorn, vernahm alsdann in öffentlicher Sitzung die abgelehnten Richter. Landgerichtsdirektor Krüger: Ich erkläre dienstlich, dass ich mich in keiner Weise für befangen halte, sondern dem ganzen Straffall völlig unbefangen gegenüberstehe, wenn sich auch persönlich eine gewisse Meinung gebildet hat, wie es bei jedem der Fall sein wird, der die Akten sorgfältig und ernst studiert hat. Was die einzelnen Punkte betrifft, so erkläre ich dienstlich, dass mir von keiner Seite irgendein Wort zugetragen worden ist, weder versteckt noch offiziell, welches darauf hindeuten könnte, ich solle beeinflusst werden. Ich habe von einer angeblichen Verfügung des Herrn Justizministers nichts gewusst und kann mir gar nicht vorstellen, dass die Justizbehörde, wie behauptet worden, die Verurteilung des Angeklagten wünsche. Ich habe nichts in den Akten gefunden, das irgendwie ein derartiger Wunsch des Justizministers zum Ausdruck gekommen ist. Wenn so etwas in den Akten Stallmann stehen sollte, so muss ich bemerken, dass ich diese Akten niemals gesehen habe. Was Frau Wertheimann betrifft, so möchte ich Folgendes hinzufügen. Der Angeklagte hatte zu seiner Verteidigung angeführt, dass er auf die Heirat mit der Tochter der Frau Wertheim, der Frau Dolly Landsberger, rechnen durfte. Die Ermittlungen ergaben das Gegenteil. Frau Wertheim war nach ihrer Aussage in der ersten Verhandlung unter Zustimmung des Verteidigers entlassen worden und alsdann ein gegen die Glaubwürdigkeit der Zeugin gerichteter Antrag der Verteidigung kam, habe ich öffentlich erklärt, und die Kammer hat es gebilligt, dass man nicht gegen eine abwesende Zeugin, die sich nicht verteidigen kann, ehrenkränkende Anschuldigungen zulassen, sondern die Sache vertagen werde. Es habe dann zwischen den Verteidigern und mir Besprechungen stattgefunden. Ich habe mich dabei aus meiner ursprünglichen Reserve herauslocken lassen. Was ich gesagt habe, habe ich aber nur für meine Person und nicht namens der Kammer gesagt. Dann kam der unerwartete Brief der Frau Wertheim, dass sie nicht kommen könne. Ich habe mich wieder mit den Verteidigern unterhalten, was nun geschehen solle, und wieder in meinem Namen und nicht im Namen der Kammer meine Ansicht über die Zulässigkeit oder Unzulässigkeit von Angriffen gegen eine abwesende Zeugin ausgedrückt. Ich stehe auch jetzt noch persönlich auf dem Standpunkt, dass das Gericht grobe Anwürfe gegen eine abwesende Zeugin nicht zulassen könne. Ich habe nicht erklärt, dass die Sache vertagt werden würde, sondern nur, dass ein Gericht sich wohl nicht dazu hergeben würde, solche Anwürfe in Abwesenheit der betreffenden Zeugin entgegenzunehmen. Ich habe gefragt, ob die Verteidiger nicht auf eine Reihe vorgeschlagener Zeugen verzichten wollten, da sonst wohl eine Vertagung notwendig werden würde. Ich werde in Zukunft mein Benehmen danach einrichten, dass solche privaten Besprechungen nicht in dieser Weise verwertet werden. Die Entsendung eines Gerichtsarztes nach Meran habe nicht ich, sondern die Kammer abgelehnt. Wir haben uns gesagt, dass eine einmalige Untersuchung durch einen Gerichtsarzt zu nichts führen könne, abgesehen davon, dass ein preußischer Gerichtsarzt in Österreich nicht zuständig ist und die Zeugin nicht gezwungen werden kann, aus dem Auslande hierher zu kommen. Von einer schlechten Behandlung des Angeklagten im Gefängnis ist mir nichts bekannt. Was die Behauptung des Angeklagten betrifft, dass das Urteil bereits nach der ersten Verhandlung festgestellt worden sei, so weiß ich nicht, wer so etwas erzählt haben soll. Ich weiß aber, dass wir in der Kammer keinen irgendwie dahin auszulegenden Beschluss gefasst, noch irgendetwas über die Höhe der Strafe gesprochen haben. Es ist also in keiner Weise ein Urteil schon festgelegt. Was die behauptete Anfrage des Staatsanwalts bei dem Onkel des Angeklagten, dem Botschafter in London, betrifft, so erkläre ich, dass ich von der Sache absolut nichts weiß. Landrichter Kriener: Ich erkläre, dass ich mich nach keiner Richtung hin für befangen halte. Von einer Äußerung über den Erwerb des Geldes durch den Angeklagten weiß ich überhaupt nichts mehr. Dagegen erinnere ich mich, die Frage an Justizrat Menschelsson, ob er Syndikus der Firma A. Wertheim sei, gerichtet zu haben. Ich erkläre, dass dies lediglich zu meiner persönlichen Information dienen sollte. Landgerichtsrat Elsner: Ich erkläre, dass ich mich nach keiner Richtung hin befangen fühle. Da gegen mich irgendwie bestimmt präzisierte Ablehnungsgründe nicht geltend gemacht worden sind, muss ich annehmen, dass die Verteidigung vielleicht vermutet, jene Äußerung, der Angeklagte werde zu einem Jahr Gefängnis unter Anrechnung von 6 Monaten der erlittenen Untersuchungshaft verurteilt, rührt von mir her. Ich weise diese Vermutung mit Entschiedenheit als falsch zurück. Landrichter Menard gab eine ähnliche Erklärung ab. Rechtsanwalt Dr. Alsberg und Rechtsanwalt Dr. Chaffee verwahrten sich entschieden gegen den aus der Auslassung des Direktors Krüger herauszulesenden Vorwurf, dass die Verteidiger vertrauliche Mitteilungen hier verwendet hätten. Weshalb nicht gestattet worden, dass Staatsanwaltsrat Schwickerath über seine Eindrücke, die er bei Gelegenheit einer Strafsache über den Charakter der Frau Wolf Wertheim erhalten, hier aussage, sei unerfindlich, denn durch diese Aussage würde doch nimmermehr das Staatswohl gefährdet. Landgerichtsdirektor Krüger habe ausdrücklich gesagt, ich lasse eine Zeugin, die nicht hier ist, nicht an den Pranger stellen. Und das kann ich Ihnen sagen. Wenn solche Sachen vorgebracht werden, dann werde ich vertagen. Staatsanwaltsrat Porzelt. Der Angeklagte hat bestritten, geisteskrank zu sein. Es scheint aber, als wollte er durch solche Behauptungen doch wieder Zweifel an seiner Geistesklarheit wachrufen. Für die Einbringung dieser Anträge des Angeklagten habe ich sonst keine rechte Erklärung. Der Angeklagte ist ein ausgestoßener Sprössling einer hoch angesehenen Familie. Im Übrigen aber ist er ein Betrüger, der seit Jahr und Tag viele Personen geschädigt hat. Der Angeklagte schätzt sich doch sehr niedrig ein, denn ein Mann, der so lange betrogen hat, verdient mindestens 2 Jahre Gefängnis. Außerdem sitzt der Angeklagte auch wegen der Sache Stallmann in Untersuchungshaft. Die Verteidiger traten den Ausführungen des Staatsanwalts in sehr scharfer Weise entgegen. Nach kurzer Beratung des Gerichtshofes erklärte Landgerichtsrat Brieskorn, der Gerichtshof hat den Antrag der Verteidigung und des Angeklagten abgelehnt, da zu einer Ablehnung der 4 Richter nicht der geringste Grund vorhanden ist. Der ordnungsmäßige Gerichtshof unter dem Vorsitz des Landgerichtsdirektors Krüger trat darauf wieder in Tätigkeit. Es wurde der Anklagebeschluss verlesen und darauf zur Vernehmung des Angeklagten geschritten. Der Angeklagte gab an, er sei am 15. November 1886 zu Schloss Arkem in Holland als Sohn des Rittergutbesitzers und königlichen Kammerherrn Graf Levin von Wolf Metternich geboren. Er habe die Klosterschulen und Gymnasien zu Bettburg, Bonn und Münster besucht. Er habe als sehr junger Gymnasiast einmal einen Selbstmordversuch unternommen. Auf den Rat des Professors Dr. Aschaffenburg sei er von seinem Vater vorübergehend in eine Privatirrenanstalt gebracht worden. Auf Befragen des Vorsitzenden äußerte sich darauf der Angeklagte über seine Beziehung zu der Familie Wertheim. Frau Dolly Landsberger, geborene Pinkus, Stieftochter des Herrn Wolf Wertheim, wurde mir auf einem Fest im hiesigen Landwehrcasino von einem Leutnant der Reserve vorgestellt. Einige Tage später lernte ich die Mutter der jungen Dame, Frau Wertheim, bei einem bei Kroll stattgefundenen Wohltätigkeitsfest kennen. Auf Einladung der Frau Wertheim besuchte ich die Familie Wertheim und zwar fast täglich. Ich habe von Anfang an die Absicht gehabt, mich um die Tochter zu bewerben. Zeuge hierfür ist der Leutnant Rittweger, ein Schwiegersohn des Justizrat Prerauer. Andere Zeugen wissen, dass ich den Silvestertag als den Termin meiner Erklärung angegeben habe. Sie haben mir viele Avancen gemacht, ich bin aber am Silvesterabend nicht mit der Erklärung hervorgetreten, da ich die Einladung von Frau Wertheim zu der Reise nach dem Süden erhalten hatte. Bei dieser Reise hatte ich keineswegs die Rolle eines Reisemarschalls gespielt. Ich habe stundenlang täglich mit Frau Dolly Landsberger verkehrt. Wir haben allein ein Auto genommen und sind spazieren gefahren. Es ist auch vorgekommen, dass die Eltern abends zu Bett gingen und ich der Tochter, auf Aufforderung der Mutter, noch bis 1 Uhr nachts Gesellschaft leistete. Sie legte sich dann auf eine Chaiselongue und ich saß auf einem Taburett vor ihr. Wir haben uns du genannt und auch geküsst, und der ganze Verkehr ließ mir keinen Zweifel, dass ich als Schwiegersohn angenehm sei. Ich habe mit Frau Dolly Landsberger verkehrt wie Braut und Bräutigam. Es ist mir jedenfalls nirgends angedeutet worden, dass ich nicht angenehm sei. Herr Wolf Wertheim hatte auch einmal gesagt, er habe ein Gut bei Kladow, das er seiner Stieftochter als Hochzeitsgebinde geben werde. Ich habe auch manchmal den Vermittler in der Familie spielen müssen, da sehr starke Gegensätze bestanden. Eines Morgens habe ich Mutter und Tochter in Tränen und in einer heftigen Aussprache gefunden. Die Tochter sagte zur Mutter, »Du mit deiner Vergangenheit darfst dir doch überhaupt nichts erlauben.« Ich beruhigte beide, und da hat Frau Wertheim den Kopf an meine Schulter gelehnt und mir gedankt. Mehr als einmal hat Herr Wertheim zu mir gesagt, »Ich danke Ihnen, dass Sie zu mir kommen. Sie üben einen so guten Einfluss auf meine Tochter aus.« Vorsitzender, wie war es nun am Silvesterabend? Angeklagter, die Reise war also vorbereitet und ich dachte, dass ich auf der Reise bessere Gelegenheit haben würde, meine Werbung anzubringen. Silvester war ich schon zum Frühstück von Wertheims eingeladen. Abends war eine Gesellschaft von 30 Personen geladen, alle Arrangements waren mir übertragen worden. Da kam Frau Wertheim auf die große Reise zurück. Sie forderte mich auf, im Februar mit ihr nach Italien zu reisen und erbot sich, für die Kosten aufzukommen. Sie wiederholte dabei mehrfach, dass die Tochter mich sehr gern habe und ich ihr sehr angenehm sei. Ich habe über diesen Heiratsplan auch mit meiner Schwester korrespondiert. Vorsitzender, wie konnten Sie denn annehmen, dass Sie ohne Mittel besondere Chancen hatten? Angeklagter, es war ja mehrfach angedeutet worden, dass Frau Wertheim ihre Tochter gern wieder verheiraten wollte. Deren erste Ehe war schiefgegangen und nun sollte die Tochter einen Grafen haben. Vorsitzender, aber kurze Zeit darauf war die ganze Sache zu Ende. Angeklagter, Frau Wertheim schrieb mir am 8. Januar, vorläufig möchte ich nicht kommen, die Tochter sei krank. In Wahrheit lag die Sache so, dass der Kommandeur des 2. Garderegiments zu Fuß seinen sämtlichen Offizieren verboten hatte, im Hause Wertheim zu verkehren. Das war ihnen natürlich unangenehm und deshalb wurde die Krankheit vorgespielt. Wie sehr man mich schätzte und keineswegs als den untergeordneten Reisemarschall betrachtete, geht unter anderem daraus hervor. Eines Tages begrüßte ich in einem Restaurant den Prinzen Salm Salm, der mit einer Tante von mir und auch mit dem österreichischen Kaiserhause verwandt ist. Frau Wertheim war ganz entzückt, als sie hörte, dass ich somit auch mit dem österreichischen Kaiserhause verwandt sei. Am Silvesterabend habe ich die Tischordnung gemacht und Frau Wertheim sagte zu mir, »Es ist selbstverständlich, dass Sie meine Tochter zu Tisch führen.« Vorsitzender, zu jener Zeit scheinen sich Mutter und Tochter ganz gut verstanden zu haben. Angeklagter. Nein, sie standen sich nie gut. Ich habe immer Veranlassung gehabt, zwischen Mutter und Tochter zu vermitteln, denn es kam oft zu argen Szenen zwischen beiden. Ich habe übrigens einen großen Teil meiner Lepperschulden bezahlt. Ich wiederhole, dass ich nicht etwa als Schuhputzer mit auf die Reise gehen sollte, sondern dass man selbst auf mich als Schwiegersohn reflektierte. Vorsitzender, nun sind die Wertheims aber doch anderen Sinnes geworden. Wie erklären Sie sich das? Angeklagter, Sie hatten wohl gehört, dass ich auf die Aussicht einer reichen Heirat schon Geld aufzunehmen suchte. Der Angeklagte gab auf weitere Fragen an, dass er auch noch andere Aussichten hatte, zu Geld zu kommen. So habe er Aussicht gehabt, in den Aufsichtsrat einer großen Gesellschaft zu kommen. In dieser Position hätte er über 12.000 Mark im Jahre verdient. In Scheveningen habe er dann seine jetzige Frau kennengelernt und sie geheiratet. Er habe seiner Frau sofort gebeichtet, welche Schulden er habe, und überlegt, wie er sie am besten abtragen solle. Er sei dann mit ihr zu einem Zivilanwalt in Wien gegangen und habe diesem die Sachlage mitgeteilt. Der Anwalt habe gesagt: »Ach, das sind ja Läpperschulden. Lassen Sie die Leute noch ein halbes Jahr warten und bieten Sie ihnen dann 60%. Seine Frau habe eigenes Vermögen und ein jährliches Einkommen von 50 bis 60.000 Kronen. Er könne darauf verweisen, dass er zur kritischen Zeit in der Tat auf eine reiche Heirat hinzielte. Er hatte zwei Heiratsvermittlerinnen an der Hand. Diese können bekunden, dass er gesagt habe: „Unter eine Million tue ich es nicht. Es muss aber auch eine gute Familie sein.“ Ende von Abschnitt 50, aufgenommen von Claudia Sterngucker.